Kapitel 14. Was ist mit uns? Nun, da das Bild von diesem erstaunlichen neuen Bund klarer wird, müssen wir die wichtige Frage stellen, wie betrifft uns das und wie funktioniert es in unserem täglichen Leben? In den nächsten paar Kapiteln werde ich nicht nur diese Fragen stellen, sondern ich werde es so praktisch wie möglich machen, damit du diese wunderbare Wahrheit des neuen Bundes selbst erfahren kannst. Als erstes, lass uns einen weiteren wichtigen Aspekt betrachten. Die Ankündigung Jesu. Wenn wir wirklich verstehen würden, was beim letzten Abendmahl passiert ist und wie wichtig dieses wundervolle Sakrament ist, würden wir es öfter feiern. In Matthäus 26, 17 bis 19 lesen wir über die letzten Momente im Leben Jesu, als er mit seinen Jüngern zusammen war. Am ersten Tage nun der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir dir das Passamahl zu essen bereiten? Und er sprach, geht hin in die Stadt zu dem und dem und sprechet zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passa halten. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passa. Jesus feierte das Passamahl als das jüdische Fest zur Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. Ich bin sicher, ihr kennt die Geschichte von den 10 Plagen, welche Gott auf die Ägypter brachte. Nachdem Pharao hartnäckig verweigerte, die Israeliten gehen zu lassen, wirkte Gott eine letzte Handlung, die ein Schattenbild des neuen Bundes war. Ein unschuldiges Lamm musste getötet werden. Das Blut musste an die Türpfosten gestrichen und das Fleisch gegessen werden. In dieser Nacht ging der Engel des Herrn durch Ägypten und tötete jeden erstgeborenen Sohn in jedem Haus, an dessen Türpfosten kein Blut war. Das war ein großartiger Sieg für das Volk Israel, dem es schließlich erlaubt wurde, die Sklaverei in Ägypten zu verlassen. Die Juden feierten das Passamahl einmal im Jahr, um sich an diese Nacht der Befreiung zu erinnern. Es war ein allgemeiner Brauch, dem Jesus mit seinen Jüngern auch folgte. Es war wieder diese Zeit des Jahres, als die Jünger Jesus fragten, wo möchtest du das Passamahl feiern, mitten in dieser Zeremonie, während sie aßen und einen Sieg der Vergangenheit feierten, tat Jesus etwas Prophetisches, was die Jünger zu dieser Zeit noch nicht verstanden. Er kündigte den herrlichen neuen Bund an, der dabei war zu kommen. Matthäus 26, 26 bis 28 erzählt uns diese Geschichte. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot, dankte, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset. Das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinket alle daraus. Denn das ist mein Blut des Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Diese Ankündigung war so radikal und neu, dass sie nicht verstehen konnten. Nachdem Jesus ihnen gesagt hatte, sie sollten das Brot essen, welches sein Leib war, nahm er den Kelch und sagte allen, sie sollten davon trinken, denn dies sei das Blut des neuen Bundes. Jesus selbst wurde gequält, geschlagen, aufgeschnitten, und sein Blut wurde vergossen, damit der neue Bund zwischen Gott und ihm vollzogen werden konnte. Ich empfehle sehr, dass jeder Gläubige des neuen Bundes auf einer täglichen Basis das Abendmahl feiert. Wenn du verheiratet bist, tu es zusammen mit deinem Ehepartner. Wenn du Familie hast, tu es mit ihr gemeinsam. Wenn du keine der beiden Möglichkeiten hast, finde ein paar Freunde und tu es mit ihnen gemeinsam. Du kannst es auch allein feiern. Aber mach es nicht als Ritual oder religiöse Übung, mach es im vollen Bewusstsein des erstaunlichen neuen Bundes, der dir nun gehört. Wenn ich reise, habe ich oft Brot und eine kleine Flasche Wein bei mir und am Abend, bevor ich zu Bett gehe, feiere ich das Abendmahl. Ich habe viele wunderbare Erfahrungen dabei gemacht. Ich liebe es, den Becher mit dem Wein zum Himmel hochzuhalten und Jesus für das Blut des neuen Bundes zu danken. Denk daran, Jesus sagte am Abend, an dem er verraten wurde, dass der Wein sein Blut des neuen Bundes sei. Eintreten in den Bund. Ich habe schon erwähnt, dass wir in diesen Bund nur durch Glauben eintreten können. Wie machen wir das praktisch? Glaube kann so abstrakt sein, dass sehr viele Christen ihre Kämpfe haben, ihn zu leben. In der christlichen Welt jedoch ist er die einzige Währung, die vom Himmel akzeptiert wird. Alles, wofür Christus am Kreuz bezahlte, kann nur durch Glauben zu unserer Erfahrung werden. Da wir einen Vater des Glaubens haben, mit dem Gott in einen Blutsbund eingetreten ist, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, unsere Lektion des Glaubens von ihm zu lernen. Es ist unmöglich, die Segnungen Abrahams mit dem Glauben des Thomas zu empfangen. Abraham war willig zu glauben, ohne zu sehen, während Thomas die Haltung hatte, dass er erst glauben würde, wenn er sieht, Johannes 20, 24 bis 25. Um diese Lektionen von Abraham zu lernen, müssen wir die Schriftstellen sorgfältig lesen, in denen Gott den Bund mit Abraham machte. Lass uns 1. Mose 15, 1 bis 9 noch einmal lesen. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass des Herrn Wort an Abraham in einem Gesicht also erging, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn ist sehr groß. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe, Erbe meines Hauses aber dieser Eliseu von Damaskus ist. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Hause geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber des Herrn Wort geschah zu ihm, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der von dir selbst kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Und Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der ich dich von Ur in Chaldäa ausgeführt habe, dass ich dir dieses Land erblich zu besitzen gebe. Abram aber sprach, Herr, Herr, wobei soll ich merken, dass ich es erblich besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Das Erste, was wir an dieser Reise von Abrahams Glauben sehen, ist, dass Gott selbst sie in Gang gesetzt hat. Schau dir Vers 1 bitte sorgfältig an, wo es heißt. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so, fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Es war nicht Abraham, der zu Gott kam und ihn um etwas bat. Es war Gott, der die Initiative ergriff, was ein wichtiger Aspekt des neuen Bundes ist. Wir können die Segnungen des neuen Bundes nicht durch unsere eigenen Anstrengungen erhalten. Alles im neuen Bund muss mit Johannes 19, 30 anfangen, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, wir sehen schon im ersten Vers eine wunderbare Parallele zwischen dem abrahamitischen Bund und dem neuen Bund. Genauso wie Gott diesen Bund mit Abraham in Gang gesetzt hat, hat er den neuen Bund für uns in Gang gesetzt. Er war schon vor Anbeginn der Zeit im Herzen Gottes. In Kolosser 1, 26 bis 27 wird uns gesagt. Nämlich das Geheimnis, das vor den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war, nun aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sehen hier, dass der neue Bund im Herzen Gottes war seit Generationen und Zeitaltern. Wenn deine Einstellung ist, dass du etwas mit Gott in Gang setzen musst, wirst du nicht in der Lage sein, die Vorrechte des neuen Bundes zu erleben. Leider haben wir als Folge unserer religiösen Überzeugungen viele Schriftstellen falsch ausgelegt. Lasst uns Jeremia 29, 13 und 14a ansehen, wo es heißt. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, und ich werde mich von euch finden lassen. Spricht der Herr. Diese Schriftstelle wurde von vielen wohlmeinenden Predigern gepredigt und mit altbündlicher Theologie ausgelegt. Sie haben Gott als jemanden dargestellt, der sich vor den Menschen versteckt, und haben es so klingen lassen, als ob die Suche nach Gott von uns ausgehen müsste, um ihn zu finden. Das ist jedoch eine falsche Auslegung und aus dem Kontext gerissen. Im richtigen Kontext sagt uns Gott, dass seine Gedanken über uns Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens sind, um uns Hoffnung und Zukunft zu geben. Es ist Gott, der die Initiative ergreift, wir müssen nur darauf antworten. Bitte versuche nicht, Glauben an deinen Glauben zu haben oder Glauben zu benutzen, um etwas von Gott zu bekommen, was du möchtest. So funktioniert der neue Bund nicht. Du würdest viel besser daran tun, dir Zeit zu nehmen, um das überwältigende Herz unseres liebenden Gottes zu verstehen, der den neuen Bund begonnen hat aus purer Liebe zu dir, genauso, wie er den Bund mit Abraham begonnen hat. Das nächste, was wir im Glaubensleben unseres Vaters Abraham sehen, ist, dass nachdem Gott diese wundervolle Reise in Gang gesetzt hatte, Abraham ihm seine ehrlichen Gefühle mitteilte, ja sogar in Frage stellte, was Gott ihm verheißen hatte. Nachdem Gott Abraham gesagt hatte, dass er selbst Abrahams Schild und übergroßer Lohn sein werde, hinterfragt Abraham dies, indem er sagt, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos bin, es ist ein großer Unterschied zwischen einem bösen Herzen des Unglaubens, Hebräer 3, 12, und dem Versuch zu verstehen, was Gott in unserem Leben sagt und tut. Abraham hatte offensichtlich kein böses Herz des Unglaubens, wie wir aus dem Kontext sehen. Er verstand einfach nicht, was Gott in seinem Leben tat. Gott ist ein Herzensgott und verbindet sich mit uns auf diese Weise von seinem Herzen zu unserem Herzen. In der folgenden Geschichte werden wir verstehen, warum Gott weder zornig noch aufgebracht war mit Abraham, als er ihn hinterfragte. In Lukas 1 sehen wir zwei Personen mit einer ähnlichen Erfahrung, die eine ähnliche Reaktion zeigten. Eine davon wurde zurechtgewiesen, die andere gesegnet. Maria, die Mutter Jesu, und Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, wurden beide vom Engel Gabriel besucht. Beiden wurde gesagt, dass sie ein Kind haben würden, beide reagierten mit Erstaunen darauf. Ihre Reaktionen sahen ähnlich aus, und doch weist der Engel Zacharias zurecht und diszipliniert ihn sogar, während Gabriel Maria sanft und geduldig alles erklärt und sie segnet. Sieh dir die folgenden Verse sorgfältig an. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört worden, und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Lukas 1, 13. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt, und mein Weib ist schon betagt. Lukas 1, 18. In diesen beiden Versen sagt der Engel ihm, dass sie ein Kind haben werden und Zacharias will wissen, wie das sein kann. In den folgenden beiden Versen werden wir sehen, dass er aufgrund dieser Reaktion von Gabriel zurechtgewiesen und diszipliniert wird, indem er stumm gemacht wird. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tage, da solches geschehen wird, darum, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, welche zu ihrer Zeit erfüllt werden sollen. Lukas 1, 19, 20. Nun lasst uns sehen, wie Maria auf den Engel reagierte und wie Gabriel ihr antwortete. Ihre Reaktion auf den Engel war fast wortwörtlich dieselbe wie die von Zacharias, dennoch wies Gabriel sie nicht zurecht. Das erinnert mich an die Reaktion Abrahams, der Gottes Verheißung auch hinterfragte, und Gott wies auch ihn nicht zurecht. Warum behandelte Gott Maria und Zacharias so unterschiedlich? Die Antwort ist sehr klar, wie wir gleich sehen werden. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Lukas 1, 30 bis 31. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Lukas 1, 34 bis 35. Der Unterschied war in der Herzenshaltung dieser beiden Menschen. Zacharias hatte ein böses Herz des Unglaubens, während Maria einfach verstehen wollte, was Gott in ihrem Leben tat. Als Gabriel Zacharias zurechtwies, tat er das ausdrücklich wegen seines Unglaubens, wie wir in Vers 20 sehen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tage, da solches geschehen wird, darum, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, welche zu ihrer Zeit erfüllt werden sollen. Hervorhebung durch den Autor. In Vers 38 sehen wir, dass Maria eine völlig andere Herzenshaltung hatte. Sie hinterfragte Gabriels Worte nicht aus Unglauben, sondern aus dem Wunsch heraus, das Handeln Gottes mit ihr zu verstehen, Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Hervorhebung durch den Autor. Es ist sehr wichtig in unserem Glaubenswandel und dem neuen Bund, auf unsere Herzenshaltung zu achten und jeden Unglauben zurückzuweisen. Gott hat kein Problem damit, wenn wir nachfragen, um seine Wege mit uns zu verstehen. Unglaube aber wird dich jeder geistlichen Segnung berauben. Lasst uns zurückgehen zu Abrahams Glaubensreise. Nachdem Gott die Reise in Gang gesetzt hatte und Abraham sie hinterfragte, nahm Gott ihn mit hinaus und gab ihm eine weitere Verheißung. Und er führte ihn hinaus und sprach: Siehe doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: Also soll dein Same werden. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15, 5-6. Hier haben wir die erste Erwähnung des Wortes Glauben in der ganzen Bibel. Deshalb ist es diese Schriftstelle, aus der wir unsere Lektion für ein Leben des Glaubens lernen, die wir brauchen, um den neuen Bund erleben zu können. Lass mich dir in dieser Schriftstelle fünf wichtige Dinge zeigen, die stattfanden. 1. Alles ging von Gott aus. 2. Abraham verhielt sich Gott gegenüber nachfragend nicht aus einem Herzen des Unglaubens, sondern weil er die Wege Gottes verstehen wollte. 3. Gott gab ihm eine klare Verheißung. 4. Abraham traf die Entscheidung, Gott entgegen aller natürlichen Umstände zu glauben. 5. Gott schloss den Bund mit ihm, indirekt. Wie wenden wir das für uns unter dem neuen Bund an? 1. Alles ging von Gott aus. 2. Wir müssen sicherstellen, dass wir ein Herzensbedürfnis haben, die Wege Gottes zu verstehen. 3. Wir müssen die klaren Verheißungen des neuen Bundes beanspruchen. 4. Wir müssen uns entscheiden, Gott entgegen aller Umstände zu glauben. 5. Durch das vollendete Werk am Kreuz schloss Gott einen Bund mit uns, indirekt.